Kundgabe 6066. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1954. Ermahnung an Arbeiter im Weinberg. Erfolg im Jenseits. Wie es auch kommen mag, werdet nicht müde in eurer Arbeit für mich und mein Reich. Oft noch werdet ihr entmutigt sein, weil ihr scheinbar vergebliche Arbeit leistet. Doch weit vergeblicher ist die irdische Tätigkeit, denn ihr Erfolg zerrinnt in nichts, wenn das große Chaos beginnt. Was ihr aber an geistiger Arbeit geleistet habt, das wird dann zur Auswirkung kommen, ganz gleich, ob bei euch selbst oder den Mitmenschen, die ihr aufmerksam machtet bisher, denn sie werden zurückdenken und die Wahrscheinlichkeit erwägen. Und es werden manche anders denken lernen, wenn Ereignisse über die Menschen hereinbrechen, die ihnen jede irdische Hoffnung nehmen. Bleibet emsig in eurer Weinbergsarbeit und füllet den Platz aus, da ich euch hingestellt habe. Ein jeder tue das, was ihm aufgetragen ist, und frage nicht, mit welchem Erfolg er arbeitet, denn geistige Arbeit ist niemals erfolglos, von euch Menschen aber nicht in ihrem Umfang zu erschauen. Werdet nicht müde und nützet die Zeit gut, weil sie nur noch beschränkt ist, aber noch segensreich ausgenützt werden kann. Und schauet nicht nach der Welt und ihrer Sündhaftigkeit, zweifelt nicht an der Wahrheit meines Wortes, dass die Weltlinge in Todesgefahr schweben, auch wenn ihr sie ein Genussleben führen sehet, auch wenn man euch Lügen strafen will angesichts des weltlichen Aufschwunges. Glaubet meinen Worten. Bald ist alles zu Ende. Da aber das Geistige kein Ende kennt, geht es darum, diesem Geistigen einen Zustand zu schaffen, der nicht Qual und Finsternis, sondern Licht und Seligkeit schenkt. Und ob auch der Erfolg eurer Arbeit noch so klein erscheint, in der geistigen Welt ist er nicht klein, und was ihr bei euren Mitmenschen nicht vermögt, das können meine geistigen Mitarbeiter noch zu Wege bringen, die alle mit dem gleichen Geistesgut arbeiten, das ihr empfanget auf Erden und das ihr durch eure Willigkeit auch den geistigen Bewohnern zugänglich machet. Darum sollet ihr unentwegt tätig sein und euch nicht beirren lassen von dem, was ihr sehet um euch. Ihr verbreitet das Rechte und Wahre, und die Zukunft wird die Menschen lehren, wie wertlos das war, was sie anstrebten. Denn dem Chaos kann keiner entrinnen. Und dann werdet ihr auch angehört werden für kurze Zeit, und ihr könnet austeilen, was jetzt verschmäht wird. Dann wird jeder Arbeiter in meinem Weinberg gebraucht werden, weil die Zeit der Ernte gekommen ist. Amen.